Die Budo-Landesmeisterschaft um den Preis Mangyongdae zum Tag der Sonne wurde am 7. April in der Basketballhalle der Zhongchunstraße in Pyongyang abgeschlossen. An der Abschlussfeier nahmen teil Choi Dong-hae, Mitglied des Präsidiums des Politbüros und stellvertretender Vorsitzender des ZK der Partei der Arbeit Koreas und stellvertretender Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der DVRK, Mitarbeiter der betreffenden Bereiche, Sportler, Trainer und Werktätige in der Stadt Pyongyang. Auf der Abschlussfeier wurden den Mannschaften und Sportlern, die ausgezeichnete Leistungen vollbrachten, Siegerpokale, Urkunden und Medaillen und entsprechende Preise verliehen.